Konsul Jean Buddenbrook hat gesagt, was sein Vater sagen musste. Er ist die Autorität im Haus. Und Toni weiß, dass er recht hat. Aber warum ist das so in dieser Welt? Der Vater steigt wieder die Treppe hinunter. Toni blättert währenddessen nachdenklich weiter in dem dicken Konvolut von Dokumenten und Aufzeichnungen und gerät wie zufällig zu den Passagen über jene jüngere Zeit, in der sie selber in die Geschlechterfolge der Familie Buddenbrook eingetreten ist. Der Herr ließ meine Tochter Antonie wachsen zu seiner Ehre und rüstete sie aus mit Tugend, so dass sie den Willen dessen, der sie hat kommen lassen, zeitlebens erfüllen möge. Toni blickt lange Zeit auf ihren Namen und auf den freien Raum dahinter. Und plötzlich mit einem Ruck ergreift sie die Feder und schreibt mit tief auf die Schulter geneigtem, hitzigem Kopf. Antonie Buddenbrook verlobte sich am 22. Oktober 1845 mit Bendix Grünlich, Kaufmann zu Hamburg. Die traditionelle Barmitgift für ein junges Mädchen aus unserer Familie beträgt 70.000 Mark. In der Tat. Aber ein Geschäft vergrößert sich. Eine Familie blüht empor. Mein Gott, Sie haben mich nicht einmal ausreden lassen, sonst wüssten Sie bereits, dass ich den 70.000 schlanker Hand 10.000 hinzufüge. 80.000 also? Ja. In Gottes Namen. So hat man sich in der liebenswürdigsten Weise geeinigt. Und der Konsul schmunzelt, als er sich erhebt, zufrieden in sich hinein. Erst mit den 80.000 Courantmark hat er die traditionelle Höhe der Barmitgift erreicht. Und so frage ich nun also dich, Antonia Buddenbrook, ob du den hier gegenwärtigen Bendix Grünlich als deinen christlichen Ehegatten treu und herzlich lieben, in Freud und Leid nicht verlassen wirst, bis dass der Tod euch scheidet. Dann antworte mit Ja. Ja. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Droben in der Säulenhalle im Hause Buddenbrook hat sich die Familie zur Trauung versammelt. Eine stattliche Gesellschaft. Man ist zufrieden mit der Braut. Toni sieht hübsch und unbefangen aus, wenn auch ein wenig blass vor Neugier und Reisefieber. Die Halle ist mit Blumen geschmückt und ein Altar an ihrer rechten Seite errichtet worden. Alles verläuft nach Ordnung und Brauch. Musik! Glückwunsch, Sie Glückspilz. Welch Himmelssegen für Sie. Wer ist denn dieser Affe? Sein Bankier. Hamburg. Jean, glaubst du, dass sie glücklich wird? Sie ist zufrieden mit sich selbst. Das ist das solideste Glück, das wir auf Erden erlangen können. Kaum hat sich das junge Paar unmittelbar nach der Trauung reisefertig gemacht, steht auch schon der große Reisewagen mit Koffern und Taschen bepackt vor der Haustür. Nachdem Toni mehrere Male die Überzeugung ausgesprochen hat, dass sie sehr bald zu Besuch nach Hause kommen und dass auch der Besuch der Eltern in Hamburg nicht lange auf sich warten lassen werde, steigt sie guten Mutes in die Kutsche. Dann ruckt die Kutsche an und die Eltern schauen ihr etwas wehmütig nach. Halt! Von einer plötzlichen Bewegung überkommen, wickelt Toni sich noch einmal aus der Reisedecke heraus, steigt rücksichtslos über Herrn Grünlichs Knie hinweg und umarmt mit Leidenschaft ihren Vater. Bist du zufrieden mit mir? Ja. Noch einmal nehmen Vater und Mutter ihr Kind in den Arm. Dann schnalzt der Kutscher, die Pferde ziehen an und die Konsulin lässt ihr Batisttüchlein im Winde spielen, bis der Wagen am Ende der Straße verschwindet. Jetzt kommt sie in glänzende Verhältnisse. Die Brüder Christian und Thomas haben der rührenden Abschiedsszene von oben aus dem Fenster zugesehen. Und du darfst bei Mr. Richardson in London die englische Geschäftswelt kennenlernen. Oh yes, my dear. And you? Good luck for Amsterdam. Denn so lautet der Wunsch des Konsuls. Christian soll bei seinem neuen Prinzipal Mr. Richardson in London, einem nahen Geschäftsfreund des Hauses Buddenbrook, Einblicke in das Wirtschaftsleben der Weltstadt gewinnen und überhaupt etwas Tüchtiges lernen. Das könnte gleichzeitig den wechselhaften Launen des Jüngsten entgegenwirken. Thomas soll dagegen in der Handelsstadt Amsterdam bei Mynheer van Kellen seine Weltkenntnis erweitern und insbesondere sein Wissen auf dem Gebiet des Handels mit Kolonialwaren vertiefen. Kaffee, Gewürze, Gummi, Petroleum, Holz, Indigo, Sie werden hier Einblicke in einen Welthandel von und nach Übersee bekommen. Bei uns in Lübeck streiten Sie sich noch, ob man der Zollunion beitreten soll. Je größer der Markt, desto größer die Chancen. Das Geld will sich vermehren. Wie Sie das sagen. Als ob's lebendig wäre, das Geld. Wer weiß. Heute Abend sind wir in eine Gesellschaft von Kaufleuten eingeladen. Ein sehr erlesener Kreis. Sehr interessant. Thomas Buddenbrook hat sich für den Abend bei Mynheer Arnoldsen in Gala werfen müssen. In dem von Kristalllüstern hell erleuchteten Salon trägt eine junge Dame auf der Violine einige Konzertstücke vor und ein würdiger älterer Herr assistiert ihr beinahe virtuos dabei. Der Hausherr und seine Tochter. Die Mutter ist früh gestorben, ein Unglück. Schön, nicht wahr? Aber sie hat jedem Freier bisher einen Korb gegeben. Gerda Arnoldsen ist hoch, doch nicht überschlank gewachsen. Mit ihrem schweren, dunkelroten Haar, ihren nahe beieinander liegenden braunen Augen und ihrem wundervoll edel geformten Mund ist diese junge Frau von einer eleganten und rätselhaften Schönheit. Thomas ist sofort fasziniert. Getroffen von ihrem Anblick, drängt er nach vorn. Eine Stradivari. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Pardon, wir Buddenbrook sind Kaufleute. Von Musik verstehen wir nicht allzu viel. Aber es hat sie doch berührt. Wenn sie darauf spielen, ist es so, als ob sie lebt. Ja, da habe sie recht. Man muss jeden Tag darauf spielen. Sonst stirbt sie. Sie stirbt? Sie verliert ihre Stimme, den Klang. Sie verstummt. Ihr Klangkörper. Das ist am Ende das Geheimnis.